Yo, yo, yo, yo, was geht ihr, Negerkinder? Ihr stinkt so doll wie Rinder. Echt, wie die Scheiße von der Kuh? Das macht mir direkt die Nase zu. Yo, das ist mein Homie Phil, yo, die alte Sau. Da drunter ist seine fette Pussy. Das ist auch manchmal seine Frau. Er fickt sie in den Arsch, er fickt sie in den Mund. Das hält die Pussy voll gesund. Yo. Ja, das war's jetzt leider auch schon. Oh.